Doch nun zuerst unsere Sendung über die Bedeutung der Waldameise für den Schutz des Ökosystems Wald. Es war einer dieser schwülen Frühsommertage, an denen schon um die Mittagszeit ein Gewitter in der Luft liegt. Als ich das Fenster öffnete, hörte ich in der Ferne leises Donnergrollen. Der Himmel war von einem merkwürdigen Dunstschleier überzogen. Aber noch brannte die Sonne und die Blumen in den Kästen vor meinem Fenster ließen bedenklich die Köpfe hängen. Ich überlegte gerade, ob es sich überhaupt noch lohnen würde zu gießen oder ob ich lieber den Guss von oben abwarten sollte. Da fielen mir ein paar merkwürdige schwarze Insekten auf, die um die Blumen kreisten. Eines davon war gerade zwischen den Pflanzen auf einem Fleckchen trockener Blumenerde gelandet. Mit seiner dünnen Taille und seinen durchsichtig schimmernden Flügeln schien es mir auf den ersten Blick eine Wespe zu sein. Sein Verhalten jedoch entsprach ganz und gar nicht dem einer Wespe. Es breitete seine Flügel aus, bog dann den Leib mal zur rechten, mal zur linken Seite und drückte dabei die Flügel gegen den Boden. Schließlich half es auch noch mit einem Bein nach und schon brach einer der Flügel ab. Gleich darauf lag auch der zweite auf der Erde. Und jetzt war mir auch endlich klar, was für ein Lebewesen ich eigentlich vor mir hatte. Es war eine junge Ameisenkönigin. Die Ameisen, die wir normalerweise zu Gesicht kriegen, sind fast ausnahmslos Arbeiterinnen. Flügellose Weibchen mit verkümmerten Geschlechtsorganen, die sich von der Brutpflege bis zur Nahrungsbeschaffung um alle Arbeiten kümmern müssen, die in einem Ameisenstaat anfallen. Lediglich das Eierlegen überlassen sie je nach Art einem oder mehreren Weibchen und dies sind die sogenannten Königinnen. Aus der Mehrzahl ihrer Eier entstehen wiederum nur Arbeiterinnen. Doch aus einigen entwickeln sich fruchtbare, geflügelte Weibchen und geflügelte Männchen. An einem schönen Frühsommertag starten diese für die Vermehrung zuständigen Mitglieder des Ameisenstaates zu ihrem Hochzeitsflug und treffen dabei auf zahlreiche Artgenossen aus anderen Nestern. Mit der Begattung des Weibchens ist die Lebensaufgabe der Männchen erfüllt, denn sie gehen anschließend zugrunde. Die befruchteten Weibchen aber dringen je nach Art entweder in ein fremdes Nest ein oder aber sie gründen einen eigenen Staat. Die junge Königin in meinem Blumenkasten gehörte wahrscheinlich zu den schwarzen Wegameisen. Selbst in der Hamburger Innenstadt müssen noch ein paar Völker davon überlebt haben. Doch verglichen mit den Schwärmen anderer Ameisenarten war das, was ich beobachtet hatte, geradezu mickrig. In einer alten Ausgabe von Brems Tierleben fand ich zum Beispiel den Bericht eines Herrn Taschenberg über eine Begegnung mit einem Waldameisenschwarm im schlesischen Mittelgebirge. Als wir, eine Herren- und Damengesellschaft, die Treppe im Aussichtsturm erklommen, warnten uns schon herabkommende Reisende wegen eines Ameisenschwarmes vor weiterem Vordringen. Wir wollten jedoch den herrlichen Blick auf das Hirschberger Tal nicht entbehren und schritten mutig weiter. Die Tausende von Ameisen aber, die sich an uns setzten, vor allem an eine lichtgekleidete Dame, verkümmerten uns den Aufenthalt da oben ungemein. Denn hier und da, wo sie auf die bloße Haut kamen, zwickten sie in das Fleisch und bewiesen in jeder Hinsicht eine ungewöhnliche Aufgeregtheit. Dergleichen Erfahrungen kann man gelegentlich zur Sommerzeit auf allen Aussichtstürmen machen, an denen es in den mitteldeutschen Gebirgen nirgends fehlt. Heutzutage werden wohl nur wenige Menschen einem solch gewaltigen Ameisenschwarm begegnen. Denn die Waldameisen sind, wie so manche andere Tierarten auch, in vielen Gebieten nahezu ausgerottet. Allerdings werden sie inzwischen wieder künstlich vermehrt. Und so kann man mit etwas Glück durchaus eines oder sogar mehrere ihrer Nester finden, die wohl zu den großartigsten Bauten gehören, die Insekten in unseren Breiten zustande bringen. Schon mehrfach war ich bei Waldspaziergängen auf eine dieser kegelförmigen Pyramiden aus Zweigen und Nadeln gestoßen. Doch das Gekrabbel und Gewimmel obendrauf und drumherum kam mir dermaßen chaotisch vor, dass ich schon nach einem kurzen Blick genug hatte und einfach weiterging. Doch als ich vor ein paar Jahren mit Verwandten Urlaub in Südschweden machte, drängte sich uns solch ein Ameisenhügel geradezu auf. Er lag nämlich genau neben der Straße zum Hafen. Und jedes Mal, wenn wir vom Angeln kamen oder zum Baden gingen, kamen wir daran vorbei. So wurde es uns allmählich zur Gewohnheit, für ein paar Minuten stehen zu bleiben und dem ungeheuren Treiben dieser rotbraunen, kaum zentimeterlangen Wesen zuzuschauen. Waren das nun Tausende? Hunderttausende oder gar Millionen? Und irgendwo in der Mitte dieses aus Nadeln und Zweigstückchen zusammengesetzten Nestes musste eine Königin sitzen, die das gesamte wimmelnde Volk hervorgebracht hatte. Die beiden wichtigsten Arten der Waldameisen sind die große und die kleine rote Waldameise. Während im Nest der großen roten Waldameise meist nur eine einzige Königin sitzt, beherbergen die Burgen ihrer engsten Verwandten Hunderte, oft sogar Tausende von Königinnen. Die vielen Jungköniginnen aber, die in jedem Jahr aus den Nestern der kleinen roten Waldameise ausschwärmen, sind gar nicht mehr in der Lage, einen neuen Staat zu gründen. Sie müssen zusehen, dass sie nach ihrem Hochzeitsflug in einem schon bestehenden Nest unterkommen. Bei einer Überbevölkerung wandert ein Teil der Arbeiterinnen einfach aus. Sie schleppen Königinnen und Eier mit sich und gründen in der Nähe an geeigneter Stelle eine neue Kolonie. Waldameisen errichten ihre Nester mit Vorliebe an alten morschen Stubben. Die Form des Baus richtet sich ganz nach der Sonneneinstrahlung. Liegt das Nest mehr im Schatten, dann wird der Kegel steil und hoch gebaut, um so viel Sonne wie nur irgend möglich aufzufangen. Liegt es dagegen am sonnigen Waldrand, dann entsteht eine breite, flache Kuppel. Auf diese Weise gelingt es den Ameisen in der wärmeren Jahreszeit, eine gemütliche Durchschnittstemperatur von etwa 25 Grad aufrechtzuerhalten. Bei großer Kälte allerdings funktioniert auch diese so fein ausgetüftelte Solarheizung nicht mehr. Von der Temperaturabhängigkeit dieser Insekten konnte ich mich dann 2 Jahre später überzeugen. Verwandte von mir hatten beim Pilzesammeln in der Lüneburger Heide eine ganze Reihensiedlung von Waldameisen entdeckt. Mindestens 5 oder 6 Nester sollten es sein. Und so etwas wollte ich mir natürlich auch einmal ansehen. Bis ich dann allerdings dazu kam, war es schon Anfang November geworden. Nachts sank das Thermometer schon bedenklich in Richtung Gefrierpunkt, obwohl tagsüber die Sonne schien. Als ich die Nester schließlich in einem kleinen Kiefernwäldchen entdeckte, war von den Millionen Ameisen, die hier hausen mussten, nichts zu sehen. Wie ausgestorben lagen die Hügel da. Waldameisen sind, wie alle anderen Insekten auch, wechselwarme Tiere. Je höher ihre Umgebungstemperatur ist, desto aktiver sind sie. Und je kühler es wird, desto langsamer und träger werden ihre Bewegungen. Bei strengem Frost würden sie allesamt erfrieren, wenn sie nicht entsprechend vorgesorgt hätten. Was wir als Ameisenhügel bezeichnen, beherbergt nämlich nur die obersten Stockwerke eines Baues, der bis zu 2 Meter tief in die Erde hinabreicht. Wird es kalt, dann machen die Ameisen oben sozusagen die Schotten dicht und das ganze Volk zieht sich ins Kellergeschoss zurück. Dort unten, wo weder Frost noch Nässe hinreichen, überdauern Arbeiterinnen und Königinnen dicht zusammengedrängt die kalte Jahreszeit. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, überhaupt noch etwas von den Waldameisen zu sehen. Da entdeckte ich am Waldrand einen kleinen Hügel, der direkt von der Morgensonne beschienen wurde. Und tatsächlich, auf der Kuppe regte sich etwas. Je höher die Sonne stieg, desto mehr Ameisen kamen aus den zahlreichen Löchern heraus. Allerdings bewegten sie sich ziemlich langsam. Im Zeitlupentempo gingen sie ihren gewohnten Beschäftigungen nach, schleppten Baumaterial heran und besserten hier und da etwas an ihrer Burg aus. Auch auf den Straßen, die vom Nest in verschiedene Richtungen führten, herrschte bald reges Treiben. Um zu Nachbarnestern oder zu ergiebigen Futterquellen zu gelangen, benutzen die Waldameisen ganz bestimmte Routen. Wenn nun Tag ein, Tag aus Millionen winziger Sechsbeiner immer die gleiche Strecke entlanglaufen, dann entsteht allmählich ein regelrechter Trampelpfad. Da die fleißigen Arbeiterinnen obendrein auch noch Hindernisse aus dem Weg räumen, kann man durchaus von einer Art Straßenbau sprechen. Eine der Ameisenstraßen führte direkt auf eine Kiefer zu. Und jetzt sah ich auch vereinzelte Ameisen den Stamm hinaufkrabbeln, während andere schon wieder auf dem Rückweg waren. Eine von ihnen zerrte gerade ein Insekt unter der Borke hervor und machte sich damit auf den Weg zurück ins Nest. Für ein Volk, das nach Hunderttausenden zählt, war das natürlich ein ziemlich dürftiges Häppchen. Aber ich war sicher, dass die Arbeiterinnen schon für die kommende kalte Jahreszeit vorgesorgt und tief unten in ihrem Kellergeschoss ein großes Vorratslager angelegt hatten. Die Geschichte von der Grille und Ameise fiel mir ein, die der französische Dichter Jean de La Fontaine vor 3 Jahrhunderten sogar in Verse gesetzt hat. Grillchen, das den Sommer lang zirpt und sang, litt, da nun der Winter droht, harte Zeit und bittere Not. Nicht das kleinste Würmchen nur, und von Fliegen keine Spur. Und vor Hunger weinend leise schlichst zur Nachbarin Ameise. Fleht sie an in ihrer Not, ihr zu leihen ein Körnlein Brot, bis der Sommer wiederkehre. Glaub mir, sprach's, auf Grillen Ehre, vor dem Erntemond noch Zahl zins ich dir und Kapital. Emschen, die wie manche lieben Leute das Verleihen hast, fragt die Borgerin, was hast du im Sommer denn getrieben? Tag und Nacht habe ich ergötzt durch mein Singen alle Leute. Durch dein Singen? Sehr erfreut. Weißt du was? Dann tanze jetzt. Unter den Tausenden von Ameisenarten gibt es tatsächlich eine ganze Reihe, die Vorratslager anlegen, wie zum Beispiel die Ernteameisen in tropischen und subtropischen Gebieten. Jedoch unsere Waldameisen heben für den Winter nicht einen einzigen Krümel auf. Sie brauchen nämlich gar keine Vorräte, denn ihr Stoffwechsel wird durch die Kälte ganz einfach auf Sparflamme geschaltet. Hätte die Grille in La Fontaines Gedicht zufällig eine Waldameise angebettelt, dann wäre sie also an die falsche Adresse geraten. Aber auch in anderer Hinsicht wäre diese Begegnung für die Grille äußerst unangenehm verlaufen. Waldameisen mögen nämlich Grillen, besonders ihr zartes Muskelfleisch. Stellen wir uns einmal so eine Begegnung zwischen Waldameise und Grille vor, und zwar als Drama in 6 Akten. Erster Akt. Eine junge, unerfahrene Grille macht sich vor ihrer Erdhöhle an ein paar Grashalmen zu schaffen. Würde sie ganz still sitzen, dann würde die Waldameise, die gerade vorbeiläuft, sie überhaupt nicht bemerken. Doch ihre Bewegungen signalisieren der Ameise, hier gibt's Beute. Die Jägerin spreizt ihre starken Kieferzangen auseinander und schon hat sie sich im Chitinpanzer des Opfers festgebissen. Die Grille zappelt wie wild. Sie will die Angreiferin abschütteln und so schnell wie möglich in ihre Höhle zurück. Doch die Ameise lässt nicht locker. Zweiter Akt. Das energische Gezappel der Grille lockt weitere Waldameisen an. Einige klammern sich nur am Opfer fest, andere reißen mit ihren Kieferzangen seinen Chitinpanzer auf. Dann krümmen sie ihren Hinterleib nach vorn und sprühen aus einer Drüse Ameisensäure in die Wunden. Ein für Insekten tödliches Gift, das auch in diesem Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Schon nach kurzer Zeit lassen die Kräfte der Grille nach und bald liegt sie leblos am Boden. Dritter Akt. Die Beute ist viel zu schwer für die kleine Gruppe von Ameisen. Also macht sich eine von ihnen auf den Weg zurück zum Nest, um weitere Hilfskräfte herbeizuholen. Dabei legt sie mit Hilfe einer Hinterleibsdrüse eine Duftspur auf den Boden, sodass jede Helferin ohne Schwierigkeiten den Weg zur Beute findet. Innerhalb kurzer Zeit ist eine genügend starke Trägerkolonne beisammen, die das Opfer ins Nest schleppt. Vierter Akt. Eine Gruppe von Arbeiterinnen zerlegt die Grille mit ihren Kieferzangen fein säuberlich und beginnt dann, das Fleisch zu verdauen. Dazu würgen sie etwas Verdauungssaft auf das Frischfleisch und lecken anschließend die vorverdaute Nahrung auf. Nach und nach verschwindet so das zu Brei gewordene Grillenfleisch im Kropf der Arbeiterinnen. Fünfter Akt. Die Mahlzeit ist beendet. Jetzt werden die unverdaulichen Reste der Grille von der Putzkolonne nach draußen auf einen Abfallhaufen getragen. Ameisen achten nämlich sehr auf Reinlichkeit in ihrem Bau, denn sonst könnten zum Beispiel Mikroorganismen, die Krankheiten hervorrufen, sehr schnell die ganze Kolonie ausrotten. Sechster Akt. Die Arbeiterinnen, die sich soeben ihren Kropf mit vorverdautem Grillenfleisch bis zum Gehtnichtmehr vollgestopft haben, werden von hungrigen Nestgenossinnen angebettelt. Dabei betrillert die hungrige Ameise den Kopf ihrer satten Kollegin so lange mit den Fühlern, bis diese aus ihrem Kropf einen nahrhaften Tropfen hervorwirkt, den die bettelnde Ameise begierig aufleckt. Nach solch einer ausgiebigen Mund-zu-Mund-Fütterung ist auch die eben bettelnde Ameise bereit, nun ihrerseits an andere Nestgenossinnen Futter abzugeben. Auf diese Weise werden die nahrhaften Überreste der Grille innerhalb kurzer Zeit an Tausende von Ameisen verteilt. Eine Waldameise frisst also nicht nur, um selbst satt zu werden, sondern der Inhalt ihres Kropfes steht allen Mitgliedern des Staates gleichermaßen zur Verfügung. Aus diesem Grund wird der Ameisenkropf von Forschern auch als sozialer Magen bezeichnet. Das Drama, das wir eben geschildert haben, spielt sich bei entsprechendem Nahrungsangebot bis zu 200.000 Mal am Tag ab. 200.000 Grillen, Käfer, Fliegen, Mücken, Raupen, Motten, Larven, Würmer, Zecken, Wanzen und so weiter kann ein Waldameisenvolk an einem einzigen Tag erbeuten. Kein Wunder, dass die Arbeiterinnen in der Umgebung ihrer Kolonie bald kaum noch Beute finden. Doch verhungern müssen sie deswegen noch lange nicht. Waldameisen sind nämlich Gemischtköstler. So sammeln sie unter anderem auch Pflanzensamen, deren ölhaltige Anhängsel sie fressen. Vor allen Dingen aber sind sie Viehzüchter. Viele Ameisenarten nutzen Blattläuse als Melkvieh. Die Waldameisen haben sich auf Rindenläuse spezialisiert, die in Massen auf den Zweigen der Waldbäume sitzen, dort die Siebleitungen anzapfen und sich mit dem stärkehaltigen Baumsaft geradezu volllaufen lassen. Die Stärke verarbeiten sie zu Zucker. Und was sie von dem süßen und nahrhaften Saft nicht selber verdauen, das spritzen sie hinten wieder raus. Für die Waldameisen ist das eine schier unerschöpfliche Nahrungsquelle. Aber auch Bienen sammeln gern diesen sogenannten Honigtau. Und so entstammt ein großer Teil des so besonders gesunden Waldhonigs Tröpfchen für Tröpfchen unzähligen Läusehintern. Doch die Imker waren keineswegs die einzigen, denen die Waldameisen seit Jahrtausenden Nutzen brachten. Auch in der Volksmedizin spielten diese Insekten lange Zeit eine wichtige Rolle. Die Puppen der Waldameisen waren bis in unsere Gegenwart hinein als eiweißreiches Geflügel und Fischfutter sehr begehrt und sie kamen als Ameiseneier in den Handel. Kein Wunder, dass bis zum Beginn unseres Jahrhunderts die Waldameisen in vielen Wäldern Europas nahezu ausgerottet waren. Forstleute hatten immer wieder versucht, Ableger von Waldameisennestern anzulegen und so die Völker zu vermehren. Doch diese Versuche schlugen in den meisten Fällen fehl. Vor ein paar Jahrzehnten fand der Ameisenforscher Professor Gößwald in Würzburg dann endlich die Ursache für alle diese Misserfolge heraus. Ihm wurde nach vielen Experimenten klar, dass die künstliche Vermehrung einzig und allein bei der kleinen roten Waldameise einen Sinn hat. Nur die Kolonien dieser Art verjüngen sich durch immer neue Jungköniginnen und sind deswegen theoretisch unsterblich. Sie bilden außerdem oft selbstständig Ableger und unterhalten meist friedliche Beziehungen zu den Artgenossen in den Nachbarnestern. Da sie außerdem Unmengen von Schadinsekten vertilgen, kann man sich eigentlich keinen besseren Schutz für den Wald vorstellen als eine große Zahl von Kolonien der kleinen Waldameise. Professor Gößwald und seine Mitarbeiter haben in den letzten Jahrzehnten zigtausende solcher Nestableger in vielen Ländern Europas angelegt. Als ich den inzwischen hochbetagten Forscher in Würzburg besuchte, erklärte er mir dieses Verfahren ganz genau. Ich muss vorausschicken, dass diese Vermehrung stattfindet im Frühjahr, wenn sich nach der Winterruhe die Waldameisen dicht übereinander geschart auf der Nestoberfläche sonnen. Jetzt sind nämlich auch die Königinnen oben. Man kann sie fassen mit den Arbeitern, die dicht gedrängt in der Nestkuppel auch beisammen sitzen. Und so nehmen wir aus verschiedenen Nestern, damit ein Mutternest nicht so stark von Ameisen entblößt wird, insgesamt für einen Ableger 200 Liter dicht gedrängtes Ameisenmaterial mit 200 Altköniginnen. Und die werden dann transportiert zu einem bestimmten Platz, wo wir vorgesehen haben, dort kommen die Ameisen hin, es ist vorbereitet. Über einen sonnig gelegenen Baumstrunk haben wir dürres Reisig gelagert. Darauf wird ein Eimer ausgeschüttet mit 50 Litern, dann der zweite und so weiter, bis die 200 Liter da sind. Und dann muss sofort geschützt werden. Der Ableger darf nicht einen Tag ungeschützt bleiben, sonst kommen die Spechte und fressen die Ameisen, die Königin, die noch nicht tief genug sind, in Massen weg. Für Spechte, besonders für Grünspechte, sind die Ameisen nämlich ein Leckerbissen. Ja, sie sind dermaßen versessen darauf, dass sie im Winter oft meterlange Tunnels in einen Ameisenhaufen scharren, um an die begehrte Beute in der Tiefe des Nestes zu gelangen. Damit sich nun ein neues Ameisenvolk ungestört entwickeln kann, musste Professor Gößwald eine sogenannte Nestschutzhaube entwickeln. Ein einfaches Holzgestell, das mit einem Maschendraht oder Nylonnetz bespannt wird. Allerdings bilden solche auffälligen Gestelle für manche Tiere geradezu eine Herausforderung. Dammhirsche zum Beispiel schlitzen mit ihren Geweihschaufeln hin und wieder die Haube auf, werfen sie um oder tragen sie ganz einfach fort. In Bulgarien und der Sowjetunion wurden sogar Bären beobachtet, die mit der Nestschutzhaube kurzen Prozess machten. In solchen Fällen bleibt gar nichts anderes übrig, als den Nestschutz selber durch ein massives Holzgestell zu schützen. Dieses Verfahren ist natürlich sehr zeitaufwendig und auch nicht gerade billig. Deswegen sind die Forstleute oft auf freiwillige Helfer angewiesen. Den deutlichsten Erfolg bringt die Methode vor allem dort, wo die Ameisennester gleich massenhaft vermehrt werden. So wurden zum Beispiel in der Ukraine, im Süden der Sowjetunion, in einem einzigen Jahr 140.000 Waldameisennester neu angelegt. Nach Kanada, wo es diese kleinen unermüdlichen Helfer des Forstmanns bisher nicht gab, wurden die kleinen roten Waldameisen sogar exportiert und dann erfolgreich weitervermehrt. Das wohl eindrucksvollste Beispiel für die erstaunliche Wirksamkeit dieser sechsbeinigen Waldschützer aber wurde in Italien verwirklicht. Zur Zeit der Römer waren die Gebirgszüge der Apenninenhalbinsel noch dicht bewaldet. Doch nach jahrhundertelangem Raubbau war davon nicht mehr viel übrig geblieben. Als man nun vor einigen Jahrzehnten begann, die Gebirgszüge wieder aufzuforsten, tauchten Schwierigkeiten auf, mit denen niemand gerechnet hatte. Professor Gößwald erzählte mir, mit welchen Mitteln diese Probleme schließlich gelöst wurden. Der Apennin war erodiert, er war entwaldet worden und das Land ist abgeschwemmt. Nun hat man mühsam wieder den Apennin aufgeforstet. Und nach 20, 30 Jahren zeigte sich, dass die Kiefern, die dort aufgeforstet waren, von dem Kiefernprozessionsspinner befressen wurden, zum Teil Kahlfraß. Und nun hat auf unsere Anregung hin Professor Pavan im Apennin, wo es nie ein Waldameisennest gab, Waldameisen aus den italienischen Alpen dorthin verpflanzt und damit diese Plage der Kiefernprozessionsspinner Rauben unterdrücken können. Sie haben in den italienischen Alpen eine Menge von Waldameisenkolonien, es sind über 1 Million festgestellt worden. Und nun bringen sie in Trächerkolonnen zu 60 Mann auf den Rücken Eimer mit 100 Litern nach unten. Sie werden verladen in große Schiffs und dann in große Lastzüge, die zum Apennin fahren. Und dort werden die Ameisen an bestimmten Plätzen ausgesetzt. Und ich habe mich selbst überzeugt, dass diese Ameisen sehr gut gediehen sind. Die Aktion war so erfolgreich, dass die italienische Regierung 1971 Professor Gößwald für seine Verdienste um den Wald eine Goldmedaille verlieh. Und ein Jahr später wurde dem Forscher für sein Lebenswerk in Bonn das Bundesverdienstkreuz überreicht. Zahlreiche Ehrungen aus dem In- und Ausland folgten. Doch trotz aller Anerkennung und trotz der vielen praktischen Erfolge ist der Forscher mit dem bisher Erreichten noch nicht zufrieden. Er hat nämlich inzwischen erkannt, dass die kleinen roten Waldameisen nicht nur als Insektenvertilger für den Wald wichtig sind und nebenbei auch noch die Honigernte steigern, sondern dass sie durch ihre unermüdliche Bautätigkeit auch den Waldboden auflockern und ihn zum Teil sogar entsäuern. So ganz nebenbei verbreiten sie obendrein auch noch viele Arten von Pflanzensamen. Alles das macht sie eigentlich unentbehrlich für den Wald. Und so gibt es inzwischen an vielen Orten Forstleute und freiwillige Helfer, die neue Ableger von Nestern anlegen. Doch nur, wenn alle diese Gruppen ausreichend finanziell unterstützt werden, können aus den Millionen kleiner Waldameisen, die inzwischen überall angesiedelt wurden, Milliarden werden. Und erst dann kann dieses unermüdliche Völkchen zu einer wirksamen Hilfe für unsere allseits bedrohten Wälder werden.